Heute flüchten wir digital aus der DDR. Und wir setzen dabei keinen Rost an. Denn auch edler Stahl kann günstig sein, wenn man ihn als Eigenmarke kauft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Mein Name ist wie immer Stefan und hier ist der Mann, der immer noch glaubt, dass Cloud etwas mit Wolken zu tun hat, aber trotzdem jede App herunterlädt. Hier ist der René, hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Moin. Heute zur 166. Folge an diesem wunderschönen 10. Juni. Falsch. Ja. Eben habe ich es noch 10. gesagt. Juni. Die 165. Folge. Oh, dann habe ich das falsche Sendekonzept vor der Nase. Nein, wir haben dich verarscht, René. Wir haben dich verarscht. Es ist die 166. Folge. Es ist absolut korrekt. Und es ist auch der 10. Juni, oder? Wollte mal gucken, ob du mitmachst. Und er hat, ja, sich schon lautstark, er hat sich schon lautstark bemerkbar gemacht. Der Typ aus der Nachbarzelle. Hi, Marc. Ja, hey. Na? War bei dir schon der Schlüsseldienst heute gewesen? Also der Wärter? Mir geht's trotzdem gut. Mm. Wunderbar. Ja, müde bin ich. Ui. Gerne ging ich jetzt zur Ruhe, deckte meine Wampe zu, legte mich rasch auf ein Ohr und dann gingen mir die Reime aus. Mäh, mäh, mäh. An dieser Stelle. Prost. Das musst du mit so einem richtigen Zischgeräusch machen, René. Nee, lieber nicht. Möchte nicht neu tapezieren müssen hier. Du weißt ja, 2 Quadratmeter sind zwar schnell tapeziert, aber geht auch eine Menge Geld. Na, dann würde ich sagen, Prost. Watcha, wie du willst. Ach nee, das war eine andere Sendung, oder? Ja, Stefan, was trinkst du denn da? Heute mal Mangosaft. Ich trinke Melonensaft. Schmeckt tatsächlich auch wie die Schale von der Melone. Ja? Ich habe heute Holunder. Selbstgemachter Holundersirup. Lass mal tauschen. Das ist sehr gesund. Selbstgemacht mit deinen Gartenpflänzchen oder Balkon noch? Nee, wir noch gar nicht, weil wir sind ja nach wie vor da in diverse Arbeiten eingebunden und wir kommen nicht dazu, uns sowas zu tun. Ich habe heute noch tatsächlich selbstgemachtes Gartenzeugs getrunken. Ich bin mit der Schere an die Zitronenmelisse und dann schneide ich die mal ein bisschen zurück, dass die buschig wird und das, was ich abschneide, kommt in eine Kanne und dann kocht ein Wasser rauf. Schön. Super lecker Melissentee. Ja, ja. Zitronenmelissentee und der soll Stress reduzieren. Ja, du siehst auch entspannt aus, René, heute. Das werden wir, du, Stefan, nicht den Tag vor dem Abend loben. Wir warten erstmal diese Sendung ab. Absolut, ja. Ihr wisst ja. Er hat fast wieder den Fehler gemacht. Ja. Wenn ich 50 Liter Zitronenmelissentee trinke, dann bin ich so auf normalsten Temperatur und Geschwindigkeit. Verstehe. Oh mein Gott. Apropos, war ich ja vorhin wieder beim RV Fit, bin ja gerade da voll dabei und dachte so, boah, also das geht schon seit Tagen, aber heute ist besonders schlimm, ich fühle mich irgendwie müde und abgeschlagen etc. Und es kam natürlich, wie es kommen musste, irgendwie mein Vortoner kommt zu mir und stellt mir eine, er macht den Fehler, mir die entscheidende Frage zu stellen, und wie geht's dir heute? Ich sage, naja, wie immer, jammern auf höchstem Niveau, melde mich wie wir vorhin, aber irgendwie ist mir so ein bisschen flau. Ich fühle mich kraftlos, hab zwar irgendwie alle meine Geräte da irgendwie absolviert, auch mit den entsprechenden Gewichten etc. Aber sag ich, jetzt habe ich auch, wenn ich da ankomme, dann muss ich ja mal Blutdruck messen. Und ich sage, dabei ist mir aufgefallen, dass mein Blutdruck ja ein bisschen niedriger ist als sonst. Sagt er, wie ist er denn jetzt? Ich sage, naja, jetzt ist er irgendwie da im obersten Bereich. Eine große Zahl ist 20 niedriger, die andere 10 niedriger. Ich bin jetzt bei 120 zu 70, sagt er. 120 zu 70, sagst du, ja, nahezu perfekt, das ist alles gut. Am Blutdruck liegt's nicht. Ich sag, aha, ja, ist bestimmt das Wetter. Wo ich nur so dachte, Gut, ich fühlte mich mal wieder missverstanden. Was ich gebraucht hätte, wäre ein wenig Einfühlungsvermögen. Jemand, der sagt, du, Marc, ich habe mich auch schon mal nicht so perfekt gefühlt. Aber ich kann das nachempfinden. Das ist kein psychologischer Kurs, das ist ein Sportkurs. Ja, ich da heißt es. Gucken, du hast RV Fit, weil ich hätte jetzt, es ist lange her, wo du darüber berichtet hast, wenn ich richtig bin, Folge 53, Stefan wird das nochmal korrigieren, Ich habe es ergoogelt gerade. Ich habe nach RV-Fit gesucht. Was ich wissen wollte von dir, Marc, ist, das ist ein komplett kostenfreier, von der Krankenkasse bezahlter... Berufsgenossenschaft, oder? Nee, Rentenversicherung. Nein. Rentenversicherung. RV-Fit. Rentenversicherung fit. Mhm. Und der geht nochmal wie lange? Kannst du nochmal die Eckdaten geben? Das sind quasi 6 Monate. 6 Monate? Jede Woche musst du da dahin, also darfst du da hingehen? Nein. Das funktioniert folgendermaßen. Also, zum einen, fangen wir mal nochmal ganz vorne an, RV-Fit ist komplett kostenfrei. RV-Fit ist komplett kostenfrei für sämtliche in der Bundesrepublik Deutschland nicht selbstständigen Arbeitnehmer. Jeder, der irgendwo angestellt ist, kann sich alle 2 Jahre, alle 24 Monate bei RV-Fit melden. Und dann sagen die, ja, alles klar, in welche Einrichtung möchtest du denn? Und dann suchst du dir eine der, ein knappes Dutzend Einrichtungen in Berlin aus und sagst, ja, das wäre okay, das ist für mich gut zu erreichen, ich möchte gerne dahin gehen. Und dann beginnt die ganze Geschichte mit 3 Einführungstagen, wo du dann ärztlich untersucht wirst. Ui. Und wo man dich dann eben vorbereitet auf diese ganze Geschichte, da quasi irgendwie abholt. Und dann gibt es dann eine Menge Theorie. Also da gibt es 3 Schwerpunkte. Zum einen selbstredend die körperliche Ertüchtigung. Das zweite Standbein ist eine gesunde Ernährung. Und dann wird natürlich im Zuge dessen auch gesagt, was eine schlechte Ernährung ist. Und dann kann man sich selber da irgendwie bei testen etc. Und wird ein bisschen Wissen abgefragt, ein neues Wissen vermittelt. Das dritte Standbein ist Stressbewältigung. Ja, also dass man lernt, mit seinem Stress umzugehen, den zu vermeiden oder eben den wieder abzubauen. Und ihr wisst, ein Stuhl oder ein Tisch mit 3 Beinen, der kippelt nicht. Ja. Okay, das nur am Rande. Okay, und nach dieser sogenannten Einführungsphase kommst du dann in die Trainingsphase. Und dann dort hast du, ich glaube, 24 Termine. So, 24 Termine, aber wenn du da einmal die Woche hingehst, dann bist du da fast ein halbes Jahr, klar, weil es ja 52 Wochen, 26, also die Hälfte wäre ein halbes Jahr, 24 Termine hast du. Aber du kommt es natürlich mal vor, dass du mal einen Termin nicht wahrnehmen kannst, zum Beispiel. Obwohl, die verfallen dann einfach so. Es sei denn, du kriegst es hin in den paar Monaten, in denen du diese 24 Termine absolvieren musst, also es ist also zeitlich begrenzt, da irgendwie einen Ersatztermin zu finden. Darüber hinaus, du bist nicht darauf abonniert, das nur einmal die Woche zu machen, sondern du kannst auch sagen, ah, ich gehe da 2-mal oder 3-mal die Woche hin, dann sind deine 24 Termine dann einfach schneller rum. Und das Ganze kulminiert dann in einer Abschlussphase, das nennt sich dann Auffrischungsphase, wo du dann nochmal einen Tag von der Arbeit freigestellt wirst. Also dieser kombiniert mit den 3 Tagen der Einführungsphase. Das ist Sonderurlaub. Also dein Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, dich davon freizustellen. Das ist ein bezahlter zusätzlicher Urlaubstag oder besser gesagt 4 insgesamt. Und dieser Auffrischungskurs ist dann tatsächlich noch einmal dahin gehen, dann wirst du nochmal ärztlich durchgecheckt, dann gucken sie mal, ob sich irgendwas an deinen Vitalwerten geändert hat, damit man irgendwie dann einen Fortschritt sieht. Und dann geben sie dir dann irgendwie noch was mit auf den Weg und dann kannst du das dann zu Hause weitermachen. Ja, das klingt wirklich gut. Also ich habe gerade mal geguckt, bei mir wäre ja, das eine auch halbstündige Fahrrad. Ich mache das ja schon zum dritten Mal. Entlang der Mauer, entlang des Mauerweges, weil ich müsste nach Teltow. Das ist eine wunderschöne Strecke, der Mauerweg. 10 Kilometer. Nicht schlecht. Ja, das geht. Das ist kürzer, als wenn ich von hier aus, von Neukölln aus, von Britz aus, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Ne? Ja, das wären 13 Kilometer. Ja. Nee, auf jeden Fall nochmal danke für die Auffrischung. Sehr gern. Mit der Brille hat er auch geholfen. Du siehst, ich brauche keine mehr. Ja. Nee, wunderbar. RV-Fit. Ja. Du sagtest Alters unbegrenzt. Ja. Ja. Man muss lediglich berufstätig sein. Angestellt. Ja, absolut. Ja, genau. Ja, guter Tipp. Geht dahin, lasst mich der Letzte sein. René, du weißt doch, alle 2 Jahre berichte ich, dass jetzt RV-Fit wieder anfängt und ich warte auf dieses eine Jahr in ferner Zukunft, wo du dann irgendwann mal sagen wirst, oh, dieses Mal melde ich mich aber auch an. Du, es ist zeitlich einfach nicht drin. Zeit, es klopfen permanent neue René, Sachen an die Tür. René, du bist quasi verpflichtet, mitzuwirken, was die langfristige Erhaltung deiner Arbeitskraft angeht. Du hast doch Fritze Merz gehört. ja, so mit Larifari und sollen sie auch noch 30 der Stunden Woche kriegen, weil die den Wirtschaftszug nicht auf die Gleise gestellt. Ich kann mich im Moment nicht beklagen über Beschäftigung. Ich hatte erzählt, ich glaube in der letzten Folge, dass Marzahna Football Verein angefragt hatte. Wegen so einer Presseöffentlichkeitsarbeitsgeschichte. Genau, und heute stand ein Typ wegen einer eBay-Anzeige, also einer Sache, die ich bei eBay verkauft habe, vor der Tür, war aus dem Football-Bereich. Oh. Und Berlin Thunder. Ja, und der meinte so, wie sieht's aus, hast du nicht mal Bock? Und der ist aus dem Videoteam. Und da dachte ich so, ich habe keine Zeit, aber es hört sich wirklich verlockend an. Und naja, mal gucken. Ich werde, keine Ahnung, möchte mich dazu nicht weiter äußern. Du hast so viele Verpflichtungen. Ich habe noch eine andere Sache gestartet. Und zwar, ich habe ein paar Bücher, oder ich lese ein paar Bücher. Und jetzt habe ich mal geguckt, was ich so an Büchern habe, die ich geil finde, aber die ich eigentlich loswerden will. Und ich habe einen Bookswap gemacht. Mhm. Zwei Bücher schicke ich dann auch schon die nächsten Tage los. Kriege dafür tatsächlich auch ein Gegenbuch. Schön. Ein Gegenbuch. Läuft. Ja, muss nicht sein. Also Stefan, du kannst den Link gerne mal in die Shownotes aufnehmen. berlin-podcast.de. Shownotes zur Folge 166, da ist der Link zu den Büchern. Und wenn der Stefan ganz lieb ist, dann macht er noch die Buchempfehlungsliste dazu. Von den 200 Büchern seit 2019 sind da aktuell, ich glaube, 25 Bücher, die ich wirklich, wo ich sagen würde, unbedingt lesen. Weißt du, an was mich das erinnert? Nee. Früher hatte man doch so CDs, Musik-CDs, wo man so eine Archivprogramme hatte, wo man die Titel alle aufgeschrieben hat und dann ausgedruckt hat. Kannst du dich erinnern? Ja, man hat sowas gemacht, so Inhaltsverzeichnisse für seine alles handschriftlich. Private Musik. Aber Stefan, warum ausdrucken? War dein Bildschirm so klein? Nee, das hat man früher so gemacht. Und das hast du dann in die CD-Tasche geheftet. Oder so, ja. Ja, kann mich noch erinnern. Nee, ja, doch, das ist auch so ein bisschen der Beweggrund, weil ich natürlich auch gerne rüber gucke. Ich werde es nicht ausdrucken. Heutzutage ist der Bildschirm das neue Papier. Ja. Genau. Und eine Sache, die auch noch sehr toll läuft gerade, und da werde ich auch gar nicht so ins Detail gehen, keine Sorge, die Naturinitiative, die ich gestartet habe, durfte ich letzte Woche im Stadtteilforum Tempelhof-Schöneberg oder besser gesagt Marienfelde Süd vorstellen, vom Bezirksamt und zwei Bezirksstadträten. Ja, wird sehr positiv aufgegriffen. Cool. Und es gibt eine Wortmeldung aus dem Marktbett. Ganz genau. Wenn du da jetzt gerade so in das Naturthema so eingebunden bist, dann wirst du natürlich mir bestimmt helfen können beim Thema App, Natur-App. Ich habe eine schöne App gefunden, entwickelt von irgendeiner Universität. Und zwar dieses Prinzip, du nimmst dein Handy und fotografierst eine Pflanze und dann sagt dir die App, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, welche Pflanze das denn eben ist. Das ist sehr hilfreich. Kannst du mal sagen, wie die App heißt? Ich habe befürchtet, dass du danach fragst. Ist es, dann muss ist ich es jetzt Natur? Hier also ich weiß, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe solche Apps nicht im Einsatz. Naturblick weiß ich, soll ganz gut sein. Mhm. Ansonsten kann ich immer nur empfehlen, die Google Lens. Mhm. Also die nutze ich am häufigsten, weil die ist voll integriert, keine zusätzliche App. Und was ich sonst mache, ist ja nur Vögel zählen und das hatten wir schon mal thematisiert über eBirds. Schöne Plattform, wenn man das Thema ernsthaft verfolgen will. Und dann gibt es noch so einen riesengroßen Service, da weiß ich aber leider den Namen gerade nicht, wo du alle Lebewesen tracken kannst und auch alle Lebewesen verfügbar hast, suchen kannst, wo die auf der Welt sind. Und diese Plattform wird bespeist von sämtlichen Apps, die es so gibt wie eBirds, Ornithologenverband Deutschland oder irgend sowas, die haben auch sowas. Ja, ganz interessant. Das ist alles ein bisschen viel, aber ich glaube nicht zielführend. Ja. Also erstens, die App, die ich benutze, nennt sich Flora Incognita. Okay, nee, also wie gesagt, sowas sagt mir gar nichts. Flora Incognita. Ganz genau. Und ist irgendwie von der Universität entwickelt worden und du speist quasi mit deinen Bildern, die du aufnimmst und mit deiner Bestätigung, dass, was ich irgendwie dass du die Empfehlung dieser App denn irgendwie bestätigst, speist du quasi die Datenbank mit und dadurch wird das irgendwie immer größer und das ist komplett anonym, wenn du möchtest. Das heißt, du musst dich dafür nicht anmelden. Und du kannst aber, du kannst dir natürlich da irgendwie dich anmelden, dann hast du da Vorteile, weil du dann irgendwie so ein eigenes Konto hast, etc., Statistiken anstellen, keine Ahnung. Und sie ist komplett kostenfrei. Im Gegensatz zu allen anderen Apps, die ich jetzt, weil jetzt sprachen wir über Flora Incognita, also da geht es jetzt um Pflanzen, aber mich interessiert natürlich auch das ganze Gekrabbel im Garten. Ja. Und da habe ich nichts gefunden, was dem irgendwie entsprechen würde. Das ist alles mitunter recht teuer. Also wie gesagt, da kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man es billig haben will. Klar, ist jetzt keine dedizierte App für das Thema, aber die Google Lens hat mir bisher echt schon oft weitergeholfen. Ich hatte mal so einen Käfer gesehen, der auch ganz komisch aussah. Dann habe ich ein Foto gemacht, weil der auf dem, sein Körper bewegte sich komplett. Und dann kam raus durch die Google Lens App, dass es sich um einen Maikäfer handelte, der besetzt von Milben waren. Und die Milben haben die Kontrolle über diesen Käfer übernommen. Ja. Haben wir darüber mal drüber gesprochen. Ja, ja, also, gruselig. Wie gesagt, da muss man immer selber noch ein bisschen gucken dann mit der Google Lens App, weil du musst halt selber verifizieren, sieht das so aus, was du da fotografiert hast. Aber ich finde es immer einen ganz guten Weg. Ja, aber diese App hört sich auf jeden Fall auch interessant an, weil wenn sie genau für diesen Zweck gemacht wurde, ist sie natürlich. Ja, kann ich wirklich empfehlen bisher. Also ich habe es jetzt wirklich nur erst 2,5 Mal eingesetzt, aber in dieser kurzen Zeit haben die mich schon ziemlich gut abgeholt. Sag nochmal, wie war es mit Incognito? Flora Incognita. Incognita. Richtig. .de. Ja, können wir in den Shownotes verlinken. Nein, von .de. Genau. Ja. Sehr gut. Nee, genau. Also, ja, finde ich gut. Ich bin jetzt natürlich dadurch, dass ich an dem Thema so nah dran bin, auch mit einigen Leuten, die sich für Natur und so interessieren, in Verbindung und freut mich immer mitzukriegen, dass das Thema doch so groß ist. Und ich bin tatsächlich jetzt am Tag der Stadtnatur. Das hatten wir ja letzte Folge schon angekündigt. Das sage ich nur, damit wir endlich mal gut dastehen, dass wir einen Termin angekündigt haben, bevor er verfallen war. Hervorragend. Ja, da bin ich jetzt am Wochenende bei einer Schmetterlingstour und die wird ausgerichtet von dem Berliner Senat. Okay. Die ist kostenfrei. Mit dabei sein wird ein Schmetterlingsexperte von der Humboldt-Universität, die Naturschutzbeauftragte, so heißt das nicht, der Stadt Berlin. Irgendwie heißt anders Naturschutz und Landschaftsbeauftragte oder so. Genau, finde ich cool. Das ist wirklich ein Thema, was auch in der Politik eine Rolle spielt. Wir haben hier im Süden von Berlin ja ein bisschen viel Grün und das Bezirksamt hat ein Projekt hochgezogen, den Landschaftspark Marienfelde zu schützen vor Bebauung, vor unnötiger Bebauung. Und da war ich auch sehr positiv überrascht, dass sowas dann von Seiten unseres Bezirks kommt und nicht irgendwie von Naturschutzinitiativen ins Leben gerufen werden muss. Ihr merkt, ist ein Thema, mag dein Garten, wird voll sein mit Insekten, Vögeln, Kriechtieren. Aber die Frage ist, will ich das? Das willst du, weil du weißt, wie wichtig sie sind. Aha, na dann. Genau, ja, also das, genau, das so meinen letzten zwei Wochen. Also es gab eine Menge zu tun, aber ich habe was richtig Cooles gemacht und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr das vielleicht auch schon mal gemacht habt. Wart ihr schon mal Sushi essen? Ich weiß, dass Stefan sagt gleich, bäh. Ist nicht meins. Ja, okay. Ich habe es auch mal versucht, aber die japanische Küche an sich ist eigentlich nichts, was mich so hinterm Ofen hervorlockt und Sushi schon zweimal nicht. Okay. Also wir waren, ich erzähle es nur deswegen, weil es eine sehr spezielle Form der Sushi-Darbietung war. Wir waren in der Ulanstraße im Ikezu, ich komme gleich auf den Namen. Warte, ich habe ihn hier. Ikezu, ja, war richtig. Ikezu. Und dort werden die Sushi-Happen mit einem Boot dargeboten. Das heißt, du sitzt im Kreis. Ja, aber cool. Du sitzt im Kreis um so ein flaches Aquarium rum, also siehst auch Fische und da ist ein Wasserkanal und dann fährt an dir ein Boot vorbei und dann kannst du sagen, oh, das gefällt mir, was da drauf ist, nimmst dir den Teller runter und ja, am Ende bezahlst du pro Teller 4 bis 5 Euro. Spezialspeisen sind auch gerne mal ein bisschen teurer und da hast du dann so 2 große, schick gemachte Sushi-Stücken drauf. Wir sind gegangen zu dritt für 90 Euro. Also ungefähr so viel, wie ich mal gerne erzähle, dass wir im Gourmet-Tempel in Osnabrück bezahlen. Für inklusive Getränke, aber all you can eat, ne, und all you can drink. War da nicht der Fall. Da waren ein Getränk, haben wir uns genommen jeweils. Und dann, ich glaube, 16 Teller zu dritt. Ui. Ja, es sind so kleine. Da sind, wie gesagt, nur 2-3 Stücken drauf. Das sind nur Häppchen. Ja. Tapas. Die sind farblich markiert und dann bezahlst du je nach Farbe. Ach, ich dachte gestern, wie lange das da schon im Wasser schippt, die Farbe. Du, da waren Sachen, da dachte ich, in der Reihenfolge sind die jetzt schon die letzte halbe Stunde an dir vorbeigezogen. Kann dann passieren, ja. Es gibt, ist glaube ich aber leider nicht mehr am Potsdamer Platz, habe ich mal gesehen, da war oben in der Food Lounge auch so ein, aber mit Fließband. Und da fuhren dann so gelbe, rote und grüne Tellerchen an einem vorbei und das ähnliches Prinzip. Das kennt man. Gefällt dir, nimmst du, ja. Deswegen, ich fand das mit dem Booten ganz interessant. Wilmersdorf, Ulanstraße, Ikesu, wer mag, der soll. Ansonsten. Das geht in die Kategorie Erlebnisgastronomie. Ja, sehr schöner Tipp. Ich kann auch noch zwei Restaurants empfehlen, wo ich auch essen war die letzten zwei Wochen. Kann ich ja kurz mal einwerfen. So viel zum Thema, Essen gehen ist teuer. Ja, richtig. Ne? und da habe ich den Gegentipp, nämlich das King Koi in Strausberg. Vielleicht kennt es jemand. Ein vietnamesisches Restaurant und sehr günstig. Also da habe ich echt gestaunt, dass die so eine Preise heute noch haben. Also wir haben zu dritt, glaube ich, 65 Euro bezahlt. Das war super günstig. Und ich war mal wieder hier bei mir um die Ecke in Biesdorf griechisch essen, beim Herkules. René kennt es wahrscheinlich, auch in Mahlsdorf des Herkules. Und super, super gut, super schnell, super Bedienung, schön draußen gesessen. Natürlich das Erste, was du kriegst, sind richtig. Und wir hatten zwei Autofahrer dabei, also musste ich erstmal 3 Usos trinken am Anfang. Weil du der Fahrer warst. Ne? Nee, das eben nicht, genau. Und dann haben wir dann aber gesagt, jetzt keine Usus mehr und das war okay. Er mag eine Meldung. Wundervoll haben sie damals im Rahmen von so einer Comedy-Sendung, haben sie denn mal auf der Leute befragt. Ich würde Ihnen ganz gerne Fragen stellen zu Kulinarik etc. Wie heißt denn das, was man beim Griechen immer zum Essen kostenlos dazu kriegt? Und eine ältere Frau guckt ins Mikrofon und sagt, Durchfall. Der ist gut, der ist gut. Und Stefan, und da sind wir aber beim entscheidenden Punkt. Ja. Das erste, der Vietnamese in Strausberg. Es interessiert mich ehrlich gesagt nur zweitrangig, dass es ein günstiges Restaurant ist. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie das Speisenangebot dort ist und was du dort gegessen hast. Ich bin ja immer so wählerig und nehme meistens in einem vietnamesischen Restaurant. Schnitzel mit Pommes. Nein, irgendwie so Hühnchen mit Reis, also wie so eine klassische, ich sag mal jetzt China-Pfanne, ne? Wie man sie kennt. Gebratene Nudeln mit Gemüse und Hühnchen. Richtig, genau, sowas in die Richtung. Und das war total lecker. Die anderen, was haben die denn gegessen? Der eine hatte Sushi gegessen, das hat ihm auch sehr gut beim geschmeckt. Beim Vietnamesen. Also Sushi. Ich wollte gerade sagen, beim gab es auch. Die Freundin hatte gegessen, ich glaube so ein auch Hühnchen mit Gemüse und so Mangosoße, sowas in die Richtung. Das sah auch sehr lecker aus. Dazu gab es noch ein Eis. Und Maracuja-Cocktail, irgendwie sowas in die Richtung war das. War sehr lecker. Ich war neulich im Hauptbahnhof essen. Ja. Ich glaube, wir hatten drüber gesprochen, Stefan, ne? Das ist ja auch so eine Food Lounge. Egal, da haben im Hauptbahnhof, Hauptbahnhof richtig, in dieser Food Lounge ist, wenn man reinkommt auf der rechten Seite, so ein Bowl, da gibt es so Bowls, asiatischer. Ist so ein bisschen wie Subway, du bezahlst halt einen Preis und dann musst du aussuchen, was du willst. Ne? Den Reis oder den Reis, dann die Zutat, das Fleisch oder das Fleisch. Ja, und da war, glaube ich, ungefähr ein Zehner, eine Bowl. Ich dachte erst, ganz schöne Preise, aber die waren gut sättigend. Kann ich sehr empfehlen. Für einen Zehner, ist gut. Das ist gut. Marc, warst du denn auch irgendwo essen die letzten zwei Wochen? Ähm, nichts Weltbewegendes. Ich kann eigentlich nur sagen, und das ist eigentlich kaum eine Meldung wert, dass da, wo ich arbeite, in der Nähe von der Charité oder zwischen der Charité und dem Bahnhof Friedrichstraße, da gibt es gerade zur Mittagszeit für den sogenannten Business Lunch eine Mörderauswahl. Ist mir gerade eben noch mal so durch den Kopf gegangen. Also du kannst eine Bowl haben, du kannst vietnamesisch essen, du kannst thailändisch essen, du hast einen japanischen Tapasladen, wo du auch Sushi kriegst. Und ein Italiener und noch ein Italiener und ein Burgerladen und ein Döner kannst du haben. Also es ist wirklich so ein reichhaltiges Angebot. Wir sind gesegnet. Führt dummerweise dazu, dass wir mit dem Überflussangebot dann kaum zurechtkommen. Und manchmal denkt man sich so, wir holen uns einfach nur eine Pizza bei Domino's, was bei uns im Nachbarhaus irgendwie ist. Das haben wir seit Jahren nicht gemacht und jetzt hatten wir da letzte Woche mal zugeschlagen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt weiß ich auch wieder, warum wir das so lange nicht gemacht haben. Früher mochte ich das ganz gerne, aber irgendwie bin ich da so entwöhnt, weil diese Pfannenpizzen, die du bei Domino's kriegst, das ist ja eher so ein amerikanisches Konzept, das ist ja keine Pizza Neapolitana, nicht so die typische flache Pizzateig. Und der Teig, den die haben, ist einfach viel zu süß. Er ist viel zu süß, viel zu fettig, vielleicht auch noch viel zu salzig. Mm. Das ist dann so dieses Ketchup-Prinzip. Es schmeckt irgendwie ganz toll, aber es springt dich vermutlich schneller ins Grab als eine Kugel. Kann man mal machen, aber sollte jetzt keine Dauernahrung sein. Das ist so ein bisschen das McDonald's-Prinzip, ja. Also geh alle zwei Jahre mal hin, aber ansonsten mach einen Bogen drum. Ich habe noch eine Frage zu dem Döner ganz kurz. Oder wolltest du noch zu der Pizza fragen? Nö, generell, aber frag du erst mal. Ganz kurz nochmal zu dem Döner, den letzte Woche in Marienfelde. Ist der Hildburghauser, ist der an einem Rewe gewesen? Du sagst, da war eine Tankstelle. Nein. Ja. Und ist neben der Tankstelle ein großer Parkplatz gewesen und dann war da der, ich versuche immer noch die Stelle zu finden, weil es gibt offenbar in Hildburghauser ganz drei Döner. Ganz weit vorne an der Malteser Straße. Alles klar, gut, danke. Dann, Stefan, deine Frage. Okay, das Rätsel noch nicht. Genau, wir sprechen in zwei Wochen nochmal drüber, René. Genau. Marc, ich wollte fragen, wenn du da schon von Mittagessen, Business Lunch redest, wie ist denn da so die Preisklasse? Kannst du was richtig Günstiges empfehlen? Was ist so das Billigste? Was dich interessiert das Essen überhaupt nicht, oder? Sondern nur, dass du deinen Magen möglichst preiswert vollkriegst. Da gibt es den sogenannten Gruselasiaten bei uns um die Ecke. Der wird dir den Magen für 10 Euro komplett auskleiden mit den widerwärtigsten asiatisch angehauchten Speisen. Wow. Aber dann bist du satt. Kannst du noch mal sagen, wo der ist? 10 Euro, das ist doch gut, ja. Also ich kann bei mir sagen, Hackischer Markt, die Ecke. Das Günstigste, was wir immer essen, ist Peter Payne. Peter Pane. Ist das günstig? Peter Payne, ist der günstig? Peters Pause. 10 Euro, ein Burger, dazu Pommes oder Salat irgendwie. Aha. Und ein Burger. Burger war doppelt, Entschuldigung. Den müssen wir einmal abziehen, der war doppelt. Natürlich ein großes Glas mit so einem Erfrischungsgetränk. Was auch noch? Das für gehört einen Zehner. Dazu. Und das ist das Günstigste, was Stefan spricht immer? Bestimmt von einem Softdrink. Das sind diese, wie heißen denn die? Peters, hier der Durstlöcher ist das bei Peter Pan. Aha. Aber muss man sich da in den oder kann man da nur in dem Laden sitzen oder kannst du da bestellen und gehen? Kannst du draußen sitzen. Aber sitzt du dann da? Ich weiß nicht, ob du das mitnehmen kannst. Weil das klingt voll nach so einem Mitnehmen-Essen. Das ist ja wirklich, für einen Zehner im Peter Payne sitzen und dann einen Burger, was zu trinken, Salat, Pommes und noch einen Burger. Das ist sehr günstig mittags. Nee. Ich werde sagen, du hast es so behauptet und man hat es im meisten Berlin-Podcast auch gehört. Genau, da müssen sie jetzt durch. Ne? Es kostet nur einen Zehner, aber es ist nach wie vor leider nur ein Burger von Peter Paner. Ja, aber wie gesagt, das ist okay. Aber warum ist der, das ist doch nicht schlecht. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe damit nur angedeutet, dass es bessere gibt. Mir sah der immer so teuer aus, deswegen bin ich da nicht hingegangen. Burger. Ich weiß zumindest aus erster Hand, dass das ausschließlich Tiefkühl-Patties sind. Also für einen Restaurant-Burger finde ich das schwach. Ja, das ist das Problem, es ist halt Touristengegend, ne? Das hat damit gar nichts zu tun. Ja, doch, mir hat es mal einer auch erklärt, wenn du in einer Touristengegend ein Restaurant hast, dann musst du dich da nicht so drum kümmern, als wenn du da Stammkunden hättest. Das ist nochmal ein Riesenunterschied. Und weil ich dann nur Touristen habe, kann ich auch gerne quasi das minderwertige Produkt anbieten. Das ist eine Option, ja. Ja, die halt wirklich, kommt für mich nicht in Frage. Qualität geht über Quantität und den Preis. Ja, sollte eigentlich so sein, ja. Okay, falls ihr jetzt alle Hunger bekommen habt und euch kurz an den Kühlschrank begeben wollt, dann geben wir euch jetzt einfach die Gelegenheit dazu. Holt euch ein Eis, ein Stück Kuchen, was auch immer, frisches Getränk und dann hören wir uns gleich wieder. Ah, du hast natürlich wieder das Wichtigste vergessen, Stefan. Es tut mir leid, aber ich muss ergänzen, für euch da draußen heißt es, die Dreifaltigkeit ist wieder zu erledigen. Liken, teilen, abonnieren. Drückt die Glocke. Genau, damit ihr keine Folge verpasst. Wir hören uns gleich wieder. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Kommen wir zum nächsten Thema? Ja. Ich habe etwas gelernt über Stahl. Marc, deine Hobbys wechseln aber auch, ey. Das habe ich gelernt im Rahmen meiner Laubenpiepertätigkeit. Ich bin ja jetzt Kleinparzellist. Ich habe eine Gartenlaube. Und Stahl ist ja ein wunderbares Baumaterial, sagt man so. Und dann denken wir so, oh, Stahl, das klingt aber teuer. Für gerade mal 90 Euro haben wir uns ein Hochbeet irgendwie zugelegt, hauptsächlich gebaut aus Stahl. Und dann denkt man natürlich an diesen riesigen Platten. Aber dieser Stahl, der ist so dünn, das hat schon was von einer Getränkedose. wenn man das erstmal zusammengedengelt, also zusammengeschraubt hat, dann bildet das tatsächlich eine gewisse Steifigkeit und Stabilität aus. Und das Besondere daran ist die Art des Stahls. Stahl passt überhaupt nicht zu unserer holzverkleideten Hütte mit dem Animus aus dem vorvorherigen Jahrhundert zu stammen. Aber das ist sogenannter Kortenstahl oder wie ich es nenne, gerne Kortenstahl. Kortenstahl. Kortenstahl, auch das ist eine Möglichkeit. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Stefan, René, wollt ihr dazu etwas sagen? Es sieht geil aus. Ich habe es nicht gesehen, aber man sucht nach Kortenstahl mit C und es sieht aus wie Kupfer. Es ist total biegbar, ne? Also, zu René, ja, zu Stefan, kann. Also, du kannst einigen wir uns auf Kortenstahl. Kortenstahl kann so dick oder so dünn sein, wie du eben willst. Also du kannst auch so massive Stahlplatten, die eine Stärke von 3 bis 5 Millimetern haben oder so, kannst du kaufen, kannst du damit ein Hochbeet bauen, dann bist du aber locker mit 400 Euro dabei. Je nachdem, wie groß du es eben brauchst. Also sagen wir mal so 2 Quadratmeter, 400 Euro ist drin. Ihr wisst ja, nach oben sind immer keine Grenzen gesetzt, was die Preise angeht. Aber wir reden immer noch von Stahl, nicht von Gold. Edelrost steht übrigens da für die braune Farbe. Ja, genau. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, diese braune Farbe, wo kommt die denn her? Das Kortenstahl, der rostet. Und Stahl rostet prinzipiell, ist okay. Also was weiß ich, wenn man irgendwie an der Baustelle vorbeigeht und hast du denn da diese Stahlträger oder so, das ist alles verrostet. Das Besondere an diesem Kortenstahl ist, dass der extra dafür ausgelegt ist, der rostet sehr schnell, nimmt dabei eine schöne Farbe an und er bildet eine sogenannte Sperrschicht aus Sulfaten und Phosphaten, die dafür sorgen, dass dieser Stahl eben dann nicht weiter rostet. Das heißt, der Rost ist immer nur oberflächlich. Man akzeptiert es also? Man akzeptiert es, man muss keine Sorge haben, dass dann irgendwie die Stabilität darunter leidet. Das ist besonders langlebig, dieser Cortenstahl, weil er lässt es zu, dass er oberflächlich rostet und bildet mit diesem Rost dann eben diese Schutzschicht aus, was dafür sorgt, dass es nicht durchrosten kann. Aber er macht genauso viel Dreck wie echter Rost. Ich kann mich nämlich entsinnen, in den Gärten der Welt in Marzahn, da ist irgend so ein Gebilde, auch aus so einem Cortenstahl offenbar gebaut. Mhm. Da hatte ich mal bei einem Extremschauer mit 100 anderen Leuten drunter gestanden. Ja. Und das Fiese ist, das Wasser ist auf diese Installation gelaufen und runtergetropft und auf die Klamotten. Braun. Und du hast, es ist halt Rost. Mhm. Ja. Ja. Na, aber es sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Also wenn man sich nicht unbedingt mit so weißen Klamotten raufsetzt, also ja. Wusste ich nicht, dass es sowas tatsächlich für den allgemeinen Gebrauch gibt. Das Interessante ist eben, dass du es auch sehr preisgünstig kriegen kannst. Wie gesagt, dann ist das zwar, schlackert hin und her wie ein Lämmerschwanz. Ja, machst du Erde rein, dann ist stabil, fertig. Ja, ja, so muss man sich das vorstellen. Ja, Boden, ja. Und jetzt ist aber die Frage natürlich, die man sich stellt als erstes, weil wenn du es kaufst, dann ist es, dann hat es so ein, dann sieht es aus wie Aluminium, wenn du so willst, ja. Also es ist dann einfach nicht. Ach, du kaufst es tatsächlich in silberfarben? Ganz genau. Ach so. Und jetzt ist die Frage, wie lange braucht denn das, bis das so verrostet ist? Der natürliche Prozess, sagt man, der kann so 3 bis 5 Jahre dauern. Das willst du natürlich nicht, weil das ist so ein bisschen wie bei, wenn du Haare hast und dann hast du irgendwie einen Kurzhaarschnitt und sagst, ist mir zu langweilig und jetzt willst du die Haare lang wachsen lassen. Und dann hast du eine Vorstellung davon, ich werde diese und jene schöne Frisur machen, wenn die Haare die entsprechende Länge erreicht haben. Aber dazwischen, diese Zwischenlänge ist immer das, womit man sich dann jeden Tag rumplagen muss. Und bei diesem Cortenstahl ist es eben genau dasselbe, dass bis der seine endgültige rostbraune Farbe erhalten hat, durchläuft die Farbe so verschiedene Stadien, die mitunter dann nicht ganz so toll aussehen. Aber jetzt kommen wir zu dem nächsten Tipp. Übrigens alles nachzulesen auf hornbach.de/projekte/cortenstahl-im-garten. Also daher beziehe ich jetzt gerade meine Informationen und die haben mich damals auch darauf gebracht und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden für unsere Kleinkartenparzelle und sind jeden Tag mehr begeistert davon, jedenfalls. Du kannst diesen Verrostungsprozess, den kannst du beschleunigen. Ja, und zwar, man nehme ein Teil Essig, 4 Teile Wasser und etwas Salz und besprühe oder bestreiche damit den Cortenstahl. Mhm. Wichtig dabei ist, dass, also zumindest in unserem Fall war das so, der Stahl, der hat eine glatte Oberfläche, der ist irgendwie gewalzt irgendwas und man muss die Oberfläche so ein bisschen anrauen, weil ansonsten hat diese Lösung, dieses Wassergemisch. Kann die nicht greifen. Ganz genau, die muss ja daran haften bleiben. Ich habe mich damit beholfen, dass ich einfach den Lappen, mit dem ich das irgendwie abgewischt habe und diese Lorke aufgetragen habe, den habe ich einfach mal schön durch den Dreck gezogen. Und der Dreck blieb dann einfach an dem Stahl haften und an dem Dreck blieb dann diese Säure mit dem Salz haften und ratzfatz, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, es hat nur Minuten gedauert, bis das Zeug begann, sich zu verfärben. Der chemische Prozess setzt recht schnell ein. Nun darf man allerdings nicht hoffen, dass nach einer einmaligen Behandlung die Sache sofort fertig ist. Die Farbe, die Rostfarbe durchläuft, so sagt man, 5 Stadien. Und man muss das schon ein paar Mal machen. Also ich habe es jetzt irgendwie 3-mal aufgetragen innerhalb von 3 Tagen. Phase 1 haben wir jetzt schon hinter uns, wir sind ja schon in Phase 2 drin. Also wenn man sich daran hält, sagen wir es mal so, ich muss die Erwartungen dahingehend etwas bremsen, weil theoretisch kann man das jeden Tag machen, wenn man sich die Arbeit antun möchte. Aber bei Hornbach heißt es, eigentlich soll das auch ein bisschen ein natürlicher Prozess sein. Das heißt, du trägst einmal das Zeug da auf, dann wartest du den nächsten Regen ab, der dann eben überschüssiges Zeug irgendwie runterwäscht. Und dann soll es wieder abgetrocknet sein. Und dann kommst du mit der nächsten Schicht. Also wichtig ist, dass du typisches Wetter hast. Also mal feucht und mal trocken, mal feucht, mal trocken, was den natürlichen Verrostungsprozess irgendwie beschleunigt, was aber wohl auch unterstützt, was du von Hand aufträgst. Also wer das noch nicht kennt, ich kann das wirklich empfehlen. Also ich kannte das auch noch nicht. Kurze Wortklärung noch. Corten steht für die ersten drei Buchstaben. Core, Corrosion Resistance, also Korrosionswiderstand. Und Ten für Tensile Strength, also so viel wie Zugfestigkeit. Zu Deutsch stabiler, wetterfester Baustahl. Mhm. Komisch ist, dass er Korrosionswiderstand im Namen hat. Der Korrosionswiderstand überhaupt keine Rolle spielt. Doch, er spielt eine Rolle. Ich habe ja gesagt, irgendwie dieser... Widerstand durch Korrosion. Weil es rostet ja. Ja, es rostet, aber... Das ist ja Unterschied zu echtem Stahl. Nein, es rostet nur oberflächlich. Kortenstahl zeichnet sich eben dadurch aus, das haben wir vorhin gesagt, dass diese Rostschicht, die er da ansetzt, die sorgt dafür, dass es nicht weiter rostet. Wetterfester Baustahl, ja. Ja. Wie super dieser Sperrschicht. Ja. Exakt. Genau. Und wie gesagt, der wird ziemlich häufig verwendet. Ich habe es noch nicht gesehen. Nee. Außer in diesem Bauwerk, von dem ich erzählt habe. Gesehen und, hast du schon, ja. Weißt du, wo an der Berliner Mauer Hauptbahnhof, da ist doch so eine Schneise gegenüber, wo auch die Wiese so ein bisschen aufgeschüttet ist. Das sieht auch so aus. Als das ist Cortenstein, meinst du? Sieht voll so aus. Oder das rostet einfach nur. Also, ich gucke ja, muss ja zugeben, ich gucke viele Gartensendungen und als Marc das vorhin in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, habe ich ihn ja auch scherzhaft zurückgeschrieben, ob er wieder hier zu viele Gartenprofi-Sendungen geguckt hat, weil das ist so immer das meiste Mittel, ne? Wenn irgendein Garten neu gemacht wird, Cortenstahl kommt immer zum Einsatz irgendwie. Ich kannte es vorher auch nicht. Weil man kann schön abgrenzen auch Sachen, ne? Also, dafür ist es auch super geeignet. Worüber ich mich am meisten freue bei dieser ganzen Geschichte, Marc, ist das Wort Hochbeet und dass wir bald die Fachgespräche führen können, auf die ich schon so lange warte. Ja, ich bin dann Fraktion Spinat. Oh, Spinat, okay. Wir haben Spinat angepflanzt. Habt ihr schon? Ja. Also Tina hat mir vor, ich glaube, letztes Jahr zum Geburtstag, hat sie mir, wohlwissend, dass wir wohl bald einen Garten haben werden, weil, oder zumindest hatten wir es uns da schon vorgenommen, einen zu haben, hat sie mir eben so Tüten gegeben zum selber aussehen. Da war Spinat und ich glaube eine Tomate und dann war noch irgendwas, keine Ahnung. Und dann haben wir uns angeguckt, sag mal, sind wir im Jahr denn jetzt nicht schon zu spät? Weil der Juni hat ja schon begonnen. Und dann stand eben bei dem Spinat, ja, das kannst du jetzt ruhig noch machen. Und deswegen haben wir jetzt da komplett Spinat ausgesät. Vom Samen? Oder vom Samen, ganz genau. Ah, ja. Ich habe vom Samen jetzt gepflanzt Basilikum. Oh. Und läuft wie verrückt. Da als kleiner Tipp, Basilikum soll wohl geeignet sein, wenn man irgendwie Mücken oder andere Insekten wie Wespen und so auf dem Balkon oder auf der Terrasse hat. Dann stellt man sich eine Basilikumpflanze auf den Tisch. Mögen die wohl nicht so die ätherischen Öle. Ach. Oder ich weiß gar nicht, sind es ätherische Öle, die Basilikum absondert? Irgendwelche Düfte. Wie auch immer. Man kennt den Geruch. Hm. Ja. Und was ich dieses Jahr mal versuchen möchte, ist Samen abzufangen. Und zwar haben wir eine Möhre, die blüht. Kennen wir auch nicht. Das Grundzeug der Möhre blüht wohl im zweiten Jahr. Und dann kann man, und das finde ich wirklich abgefahren, von einem Samen eine Möhre machen. Ich hätte mal gedacht, aber ja klar, irgendwo muss er ja herkommen. Eben. Ich hätte gedacht, das funktioniert auch anders, keine Ahnung. Und du willst Naturexperte sein. Na. Total. Ja, nee, und ansonsten, war ich auch sehr überrascht, wir hatten schwarze Tomaten, hatte ich ja schon erzählt, auch einen Samen bekommen, der so über Holland so ganz spezielle Wege gegangen ist. Und wir haben den eingepflanzt und diese Pflanze ist einfach mal mehr als kniehoch und die hat fast einen Zeigefinger dicken Stängel. Also ich bin ich finde das so krass, was aus so einem Samen halt kommen kann. Wie schnell das auch geht manchmal, ne? Und vor allem, das ist wirklich, ich habe ein Foto gemacht, um dem, von dem wir den Samen gekriegt haben, zu schicken. Ich habe jetzt eine Woche später auf geguckt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wahnsinn. Ja, deswegen, also dieses Erlebnis beim Gärtnern, Marc, ich wünsche es dir wirklich von Herzen. Das Erfolgserlebnis. Nee, auch dieses Zugucken, wie das wächst und sich darum zu kümmern und so. Ja, cool. Wir freuen uns sehr. Ja, ich sehe schon. Dann können wir eine Samentauschbörse aufmachen. Eine Samenbank. Samenspender. Samenbank. Und dann kriegst du hier ein paar von meinen abgeben. Mein, und dann kriegst du ein paar von deinen ab. Ich sehe schon, wie ihr dann irgendwann ein Quartett spielt, wer hier mehr Obst und Gemüse. In diesem Zusammenhang hat. Übrigens ja. Auch, war mir nicht bekannt, Samen haben tatsächlich halb bis, je nach Pflanze natürlich, zwischen 2 bis 4 Jahren können Samen gelagert werden. Mhm. Und dann lässt die Reproduktionsfähigkeit der Samen auch irgendwann nach. Haben wir tatsächlich auch schon gehabt, dass wir offenbar veraltete Samen gekauft haben und da ist nichts draus geworden. Ein Skandal. So Ablaufdatum hinten drauf? Wahrscheinlich, ne? Habe ich nicht geprüft, weil es mir vorher ehrlich gesagt auch nicht bekannt gewesen ist, ja. Mindesthaltbarkeitsdatum für pflanzliche Samen. Sachen gibt's, hä? Was du nicht sagst. Na, das Projekt läuft, du bist im Flohmarkt. Marc, du bist im Floh. Du bist im Flohmarkt. Deswegen habe ich es nochmal andersrum gesagt. Ja, sehr schön, cool. Haben wir denn noch Zeit für ein weiteres Thema? Sicher. Auf jeden Fall. Ja? Ja. Gut, dann machen wir jetzt einen harten Themenwechsel. Ach, raus aus dem Grün. Aber wir hatten es ja vorhin schon, Stefan hat nach Preisen gefragt, es geht um Sparen. Ich hatte einen Bericht, einen Beitrag, eine Reportage in der ARD-Mediathek oder auf YouTube gesehen, ARD-Marktcheck. Da ging es um das Thema Handels- und Eigenmarken. Ah ja. Müssen wir kurz klären, was eine Handels- bzw. Eigenmarke ist. Nennen wir ein paar Beispiele. Stefan, ein Beispiel mit Discounter. Ja. Ja. Sehr gut. Und der Discounter? Na, ist es nicht die Edeka. Discounter-Marke? Nee, ja, ist die Marke. Und wie ist der Discounter dazu? Ach so, von Rewe. Gibt es aber auch bei anderen, bei Kaufland zum Beispiel. Nee. Ganz viele Jahrprodukte. Nein. 100%. Sicher? Nicht. Deswegen heißt es Eigenmarke. Exakt. Es gibt noch Handelsmarken, die verteilen sich dann über die, keine Ahnung. Marc, dann sag du mal einen. Wir waren bei Kaufland, K-Klassik. Ja, dann, und ich sag nur einen, ihr wisst, von wem man nur kommen kann, Milbona. Ah, Aldi. Lidl. Ach. Und da haben wir natürlich noch gut und günstig Edeka, genau. Okay, wir wissen jetzt, worum es geht. Handelsmarken, Eigenmarken sind Marken, die es nur bei dem entsprechenden Discounter zu kaufen gibt. Und ich war sehr überrascht, in dieser Reportage wurde nämlich Folgendes getan. Eine Familie hat einen Einkauf gemacht mit Marken, also mit richtigen Marken, so Nutella, Milka, keine Ahnung. Und dann haben sie den gleichen Einkauf, also die gleichen Artikel, das war eine relativ große Familie, jeder ist in einen anderen Discounter gegangen und hat die Eigenmarken gekauft. Mhm. Und was schätzt ihr, wie viel Prozent sie gespart haben? %30 Gespart, also 70% bezahlt. Ich sage jetzt mal ja. Ich sage, sie haben 20% gespart. Okay, also man kann sagen, sie haben fast die Hälfte gespart. Also sie waren, glaube ich, es ist tatsächlich so, das lohnt sich. Mhm. Und was jetzt aber noch viel erstaunlicher war, war, dass die haben, wie gesagt, einer hat bei Lidl, der andere im Kaufland, der andere bei Edeka eingekauft. Sie haben, und das war völlig überraschend und mysteriös, auf den Cent genau bei den verschiedenen Discountern bezahlt. Das heißt, ob du eine Eigenmarke im Rewe, im Lidl, im Aldi oder Kaufland kaufst, macht preislich gar keinen Unterschied. Und das war sehr überraschend. Mhm. Ja. Okay. Also ist natürlich so, die Verpackungsgrößen sind in der Regel unterschiedlich, ist nicht immer so vergleichbar, aber sie haben es dann mathematisch auf den Kilopreis auf dieselbe, zum Beispiel gerechnet. Genau. Mhm. Und also die Frage ist ja immer, wie das qualitativ ist. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Kauft ihr Eigenmarken oder greift ihr eher zum Markenprodukt? Nee, also, da machen wir, ja, genau. Also wir sind immer so, wenn wir einkaufen gehen, gehen wir tatsächlich erst in den Discounter und holen da alles, was wir brauchen. Und weil wir eher so Fraktion Aldi sind, sind das also hauptsächlich Eigenmarken. Lidl fährt ja immer so zweigleisig, also Hälfte Eigenmarken, Hälfte Handelsmarken. Damit haben die ihre Lücke gefunden. Aldi setzt mehr auf die Eigenmarken. Egal. Ist, ne? Na, jedenfalls, wir gehen erstmal durch Aldi durch und holen uns da, was wir irgendwie alles brauchen. Und dann gehen wir rüber noch zu Kaufland, weil es im selben Haus ist. Und holen dann da, was wir bei Aldi eben nicht kriegen, weil die Auswahl bei Aldi einfach nicht so groß ist. Ja, also es ist tatsächlich so, die Eigenmarken, der Eigenmarkenanteil ist bei Discountern wie Lidl und Aldi höher als der Markenanteil. Also bei Lidl kriegst du ganz wenige Marken. Also klar, Nutella, Milka, sowas ja. Aber bei Kaufland, glaube ich, ist schon mit normalen Marken anders. Also ich habe eine Zahl gehört, dass ungefähr, warte mal, wie war das? 50% der Anteil der Eigenmarken liegt bei fast 50% und ist weiter im Ausbau. Und bei Aldi und Lidl im Speziellen liegt da sogar deutlich drüber, der Anteil der Eigenmarken. Ja. Mhm. Und qualitativ macht es tatsächlich nicht so einen riesengroßen Unterschied. Nee. Und ich habe gehört oder gelesen, bei Biomarken soll es sogar so sein, dass die Eigenmarken eine leicht bessere Qualität haben. Also, oder ja, so auf Gesundheitsthemen bezogen. Das Schöne an diesen sogenannten Eigenmarken ist ja, dass man schon vor Jahren festgestellt hat, die kommenden, es sind so Überkapazitäten, die produziert werden von den Handelsmarken und die werden dann preiswert abgegeben und werden dann einfach nur von den Discountern als Eigenmarke verkauft. Abverkauft, sprich, eine Suppe ich will gar kein besonderes Beispiel nennen. Ich will damit nur sagen, dass die Eigenmarken kommen meistens aus denselben Fabriken wie entsprechende Pendants von den Handelsmarken. Nein, ganz genau. Handelsmarken und Eigenmarken sind dasselbe, das sind Synonym. Also nur um das gerade zu ziehen. Ist ein bisschen. Ach so, hast du selber ein Sprüh gemacht. Egal. Okay, ja also genau. Als die normalen Marken. Sagen wir Marken und Eigenmarken, genau. Meinetwegen. Ja, also das ist dann genau dasselbe, nur dass du es eben deutlich günstiger kriegst. Gut, pass auf, können wir gleich gerne auch nochmal so quizartig durchgehen. Ich habe natürlich bisschen recherchiert. Nein. Also es ist tatsächlich, also das ist ja auch kein Geheimnis, das geht ja schon oft rum, dass bestimmte Eigenmarken in derselben Fabrik hergestellt werden. Ja, genau. Da muss man dazu sagen, die Fabrik gehört meist der Marke. Wir haben zum Beispiel bei Gut und Günstig die Buttermilch. Was denkt ihr, wer eigentlich die Gut und Günstig Buttermilch ist? Na, das ist einfach. Das ist natürlich Müller. Ja, genau. Und das machen die tatsächlich, denke ich, eher aus dem Business. Da geht es gar nicht um Überproduktion, sondern wenn die eine Zusage kriegen von Discounter, wie jetzt in dem Fall Gut und Günstig ist Edeka, von Edeka, die sagen hier, wir kaufen dir so und so viel Liter Buttermilch ab, dann sagen die doch, alles klar, brauchen wir uns um nichts weiter kümmern. Hier ist die Buttermilch. Ja, so, aber das verkaufen sie, also sie müssen das abgeben zu einem günstigeren Preis, damit der Discounter irgendwie auch noch seine Marge hat. Aber sie haben eine ganze Menge weniger Stress vielleicht. Also sie machen das schon bewusst, aber sie wissen wahrscheinlich auch, dass sie sich ein bisschen kannibalisieren. Nur es funktioniert ja hervorragend. Das sieht man ja in Tests auch. Da habe ich einen Test gesehen, da ging es um Wasser. Ganz anderes Thema. Da wurde Leitungswasser in eine Volvic-Flasche abgefüllt. Volvic heißt die. Volvic. Ja. Und in eine Saskia-Flasche, also Lidl. Mhm. Und dann wurde zu den Leuten gesagt, so, mal gucken, was besser schmeckt. Ne, die nehmen das Volvic-Wasser und sagen, hier, da schmeckt man richtig die Mineralien raus. Das ist Mineralwasser. Und dieses Saskia-Wasser schmeckt überhaupt nicht. Also es gibt Leute, die geben bewusst mehr Geld aus, weil sie halt denken, die Müllermilch mit dem Müller-Aufdruck außen ist eine bessere als die Müllermilch von wo Gut und Günstig drauf ist. Ja, ist auch so, das Markendenken, ne? Ja. So geht's mir bei Staubsaugern. Vorwerk. Ja, aber du, ich finde das auch völlig okay, weil letztendlich, also ich würde mich immer für die Eigenmarke entscheiden aus Kostengründen, aber es ist okay, wenn Leute bei den anderen Marken kaufen, weil diese Firmen haben ja auch Arbeitsplätze, die sie zur Verfügung stellen und das belebt die Wirtschaft. Ein weiterer Punkt, der mir einfällt, warum die Hersteller, die Markenhersteller eben ihr Zeug günstig an den Discounter abgeben, ist natürlich die subtile Durchdringung des Marktes. Ja, sie sind in erster Linie Hersteller und als Hersteller müssen sie ihre hergestellten Artikel verkaufen und wir wissen ja auch, warum die Marken oder man kann ja vermuten, warum die Marken so teuer sind. Ein Markenimage aufzubauen, ist nicht kostenlos. Hm. Und ein Discounter hat einfach den riesen Vorteil, der stellt seine Ware einfach ins Regal und fertig. Hm. Und der Discounter hat noch einen ganz anderen Vorteil. Er kann mit seiner Marke den Preis viel besser steuern Und wer kann sich nicht an die Rechtsstreitigkeiten und nicht Rechtsstreitigkeiten, an die Preisstreitigkeiten von Edeka und Wasritter Sport? Ja. Mundeles. Knorr, ne, heißt, und so. Ne, wo es dann heißt, hier, morgen ist die Schokolade nicht mehr im Regal. Und dann sind Zettel da im Regal, da steht dran, leider konnten wir uns mit dem Hersteller nicht einigen. Deswegen gibt es heute keine Milka-Schokolade zum Beispiel. Ah, genau. Wer denkt, was denkt ihr denn, der Krabbensalat von Gut und Günstig? Von wem ist der denn? Der Krabbensalat? Eieieiei. Gott, was sind da? Ich bin nicht so im Krabbensalat-Game drin, das heißt, auch ich kenne da die Marken nicht. Nordsee. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die Sachen so im Laden verkaufen. Nee, ich auch nicht. Ja. Dann haben wir bei Lord Nielsen-Tee ist, glaube ich, Aldi. Meißner? Nee, und das ist Messmer. Das ist Messmer-Tee. Messmer. Lord Nielsen, das müsste Aldi sein. Ja, und King's Crown Konserven, das müsste auch Aldi sein. Ja. Die sind von Bonduelles. Bonduelle. Man spricht das S im Französischen nicht. Ah, Bonduelle. Nein, doch, in dem Fall müsste man Bonduelle sagen. Nein. Dann müsste ja Bonduelle. Ein langes E muss ja so ein Akzent haben. Wie heißt der Mehrzahlartikel im Französischen? Der was? Mehrzahlartikel. Le. Sehr gut. Okay. Wie wird es geschrieben? L-E-S. Ja. Ah ja, man spricht das aber doch gar nicht. Leser. Ja, Rehm. So. Deswegen heißt es ja auch Bonduelle und nicht Bonduelles. Bonduelle. Nein. Wenn jemand von euch da draußen Französisch spricht und den Namen der Firma richtig aussprechen kann. So, wir haben den Nudelsalat von Car Classic. Wer wird wohl den herstellen? Pfennig. Oh, ja, nicht schlecht. Hätte ich mich gerade im Schirm gehabt. Aber Hohmann. Hohmann ist ein größerer Player als Pfennig. Pfennig ist so ein bisschen seit Jahren auf dem absteigenden Ast. Pfennig ist Feinkost. Ja. Naja. Und dann haben wir noch einen Käsekuchen, habe ich mir noch rausgesucht von Car Classic. Also Kaufland Käsekuchen. Naja, Kaupenrad und Wiese? Ich wollte gerade sagen. Kaupenrad und Wiese, genau. Also es sind richtig Supermarken, richtig hochwertig. Ja. Richtig. Stark. Und es gibt auch immer diesen Trick, der gern genannt wird, dass man auf manchen Verpackungen ist die Fabriknummer drauf. Die erkennt man daran, dass das ein weißes Oval und da stehen Buchstaben oder Zahlen drin. Mhm. Und das ist die Fabriknummer. Das ist aber nicht auf allen Produktkategorien. Und da kann man auch gerne mal vergleichen. Da sieht man oft dann auch identische Fabriknummern. Mhm. Ja. Meistens reicht es aber auch tatsächlich, das menschenlesbare Zeug irgendwie rauszusuchen. Also dann heißt es denn die und die Firma hergestellt für sie, da und da. Naja, sie versuchen es wohl bewusst zu verschleiern durch irgendwelche Unternehmensgruppen. Mhm. Und da soll wohl helfen die App, wo habe ich sie? Die App heißt Markendetektiv oder sowas. Moment, ich muss mal eben gucken. Markendetektiv. René hat so viele anspruchsvolle Hobbys. Ja, ne? Warte mal, wo habe ich denn den Tipp? Ach, hier ist er doch. Die Markenhersteller hinter den Eigenmarken mit der App Markendetektiv. Gibt es auch eine Webseite? Ja, Markendetektive, da findet man wohl raus, wer für wen wo herstellt. Zumindest da, wo es bekannt ist. Cool. Und guckt einfach mal auf die Kilopreise. Ich stand neulich im Regal, Kellogg's Cornflakes, diese Schokoschiffchen. die heißen doch so, oder? Ich weiß nicht, Schokopops oder so. Ja, genau, so heißt, das kann sein, dass die bei Kellogg's so heißen. Ich meine diese ausgehöhlten, egal wie auch immer. Es gibt genau dieselben von Lidl. Richtig. Und der Kilopreis ist ohne Scheiß mehr als das Doppelte von der Marke. Ja. Und wenn man dann im Hinterkopf hat, dass es in derselben Fabrik womöglich hergestellt wird, lohnt sich schon. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, dieses Ding hier wird in derselben Fabrik hergestellt. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass es auch dieselben Inhaltsstoffe sind. Exakt. Weil ich kann jetzt nur den Sprung in die Drogerie-Bereich machen. Oh, der Drogenbereich. Parfüm. Da ist es nämlich tatsächlich auch so, dass es Fabriken gibt, die stellen hochwertigstes Parfüm her und auf derselben Strecke auch Billigparfüm. Ist in derselben Fabrik auf demselben Band gelaufen, aber die Produktionsstrecke wird natürlich komplett gereinigt dann. Das heißt, da läuft eine Woche lang das teure Parfüm durch, dann wird einmal Besen reingemacht. Nee, natürlich richtig gereinigt. Und dann geht das Billigparfüm darüber. Und ich habe es sogar gesehen mit eigenen Augen in einem niedersächsischen Kosmetikunternehmen, die Creme herstellen, die dann auch auf einer Strecke verschiedenste Creme herstellen und in einem Kübel auch nur. Die haben so riesen 200 Liter Kübel. Ja. Und da stellen die unterschiedliche Cremes her, die dann eben auch da wird eine Woche lang die eine Creme produziert, dann wird Grundreinigung gemacht und dann wird die nächste Creme produziert. Ja, das prominenteste Beispiel, was ich kenne, ist Tiefkühlpizza. Es gibt quasi eine Firma, vielleicht glaube ich, ist das auch nur eine große Produktionsstrecke, also riesige Hallen, in denen das Gros sämtlicher Tiefkühlpizzen, die in Deutschland verkauft werden, hergestellt werden. Das heißt, da kommt jemand und sagt, du pass auf, wir wollen jetzt auch Tiefkühlpizza verkaufen. Ja, wie stellst du dir das vor? Naja, so und so und hier Rezept etc. und so weiter. Ja, wir machen das. Und die fertigen für Dr. Oetker, für Wagner, für Capital Bra Pizza und hast du nicht gesehen. Aber da siehst du ja auch, wo denn ihr Geschäftsmodell liegt, in der Produktion von Pizza. Und für wen das ist, ist dann egal. Mhm. Ja, genau. Ja. Und deswegen finde ich das jetzt auch gar nicht so überraschend, dass eine Fabrik billig und teure Sachen herstellt, weil ja, die an der teuren Sache verdienen sie möglicherweise mehr Geld als an der anderen, aber sie verdienen auch an der anderen Sache Geld. Wenn es für beide Zielgruppen gibt. Interessant ist immer, in meinen Augen ist da voll der Gewinner, also neben dem Verbraucher natürlich, auch der Discounter, weil nicht nur, dass er, wie gesagt, die Preise ja selber steuern kann bei seinen Eigenmarken und auch wo er die hinstellt. Da gab es ja 2011 begann das mit der Erlaubnis vergleichender Werbung, dass Lidl sagte, ich weiß gar nicht, ob das damals schon war, 2011, du hast die Wahl. Und da fand ich super smart, dass sie im Prinzip das Image der teuren Marke, der Coca-Cola zum Beispiel, nehmen, um ihre Billig-Cola, für die sie eigentlich keine Werbung machen, ne? Und ja, du kannst dann wirklich entscheiden, wenn du sagst, ja geil, warum soll ich so viel Geld für eine Cola ausgeben, wenn ich es für die Hälfte bekomme? Mhm. Und andere sagen, Freeway ist doch keine Cola. Mhm. Deswegen für mich, auch wenn es erst auf den ersten Blick scheint, als wenn sie sich da kannibalisieren, in welcher Form auch immer. Es scheint ja irgendwie zu funktionieren unter Abstrich. Sonst würden sie es ja nicht machen. Tun. Ja. So. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, ich bin, wie gesagt, sehr Eigenmarken bedacht, aber Nutella muss halt, da muss ich esse ja selber keine, aber da muss ich mich dann der Familie beugen, dem brauche ich keine Eigenmarke mitbringen. Essen die nicht. Ja, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als ich von Nutella komplett abhängig war. Aber seit einigen Jahren bin ich weg davon. Oh. Als nächstes höre ich mit dem Rauchen auf. Ich habe das tatsächlich bei Coca-Cola. Also ich trinke lieber eine Coca-Cola als eine Freeway-Cola. Mhm. Ha, also du hast noch keine Fritz-Cola getrunken. Ja, oder doch, Red Bull-Cola. Keine Pepsi. Da gibt es ja nichts anderes außer Fritz-Cola. Nee, aber ja, ich meinte natürlich Afri-Cola. Afri-Cola meinst du, ja. Afri-Cola und Red Bull-Cola, das sind so die besten, die ich kenne. Fritz-Cola ist aber aus Hamburg, ja. Und Afro-Cola, Afri-Cola. Afri-Cola, eieiei. Darf man das heute noch sagen? Nein. Nein, okay. Du weißt doch, heutzutage darf man ja nicht mehr sagen. Genau. Es ist seines als Witz gemeint. Dann ja. Sowieso, ne? Ja. So gut, aber wir sind ja auch ein komödiantischer Podcast, von daher. Das bringt uns ja nahtlos zu unserer letzten Rubrik. Ja. Achso, gehen wir schon in die letzte Runde? Ach, wir haben ja noch Zeit, oder? Wir haben doch eine halbe Stunde unterbrochen heute. Nein. Ja. Ja. Nee, genau, also so viel zum Thema Eigen- und Handelsmarken im Vergleich zu zu Markenmarken. Sehr spannend auf jeden Fall. Ich finde diese Verbrauchermagazine auch immer sehr interessant. Und wir verlinken viel. Auf jeden Fall in den Shownotes mal, auf YouTube habe ich es, glaube ich, gefunden, Marktcheck, AD Marktcheck. Ja, war eine sehr gute Sendung, sehr interessant. Sehr gut. Kann man sich nochmal geben. Aha. Ja, also ich würde sagen, bevor wir zum Witzbattle kommen, habe ich noch zwei Berlin-Tipps, die wir auf jeden Fall loswerden müssen. Ah ja, dann bitte her damit. Einmal der Besuch am Reichstag, nehme ich an. Der Besuch am Reichstag, ja. Der wurde gerade digital verhüllt. Der ist genau. Wieder verhüllt, genau. 30 Jahre nach dem Original wird er jetzt quasi digital verhüllt, du hast es gesagt. Mit Licht. Und zwar für 2 Wochen, ne? Bis 20. Juni, habt ihr noch Zeit. Das sieht man aber dann nur abends, oder? Weil ja, angeleuchtet das ist richtig. Zwischen 21:30 und 1 Uhr findet dort die Illumination statt. Und das Ganze wiederholt sich alle 20 Minuten. Ne? Also man muss 20 Minuten gucken, dann geht es wieder von vorne los. Ist das eine Stromverschwendung oder macht das heute alles mit LEDs? Und alles ist doch Kunst. Du willst mir nicht erzählen, dass der mit LEDs angeleuchtet wird? Ja, womit denn sonst? Ja, womit sonst? Ja, eben. Also René, wirklich. Können die so weit leuchten? Ja, und sieht auf jeden Fall cool aus. Also finde ich eine schöne Idee und Ja, viele junge Leute erinnern sich gar nicht daran, ne? Die können damit gar nichts anfangen. Aber ich war persönlich da, 1998. Ja. Oder 30 Jahre danach, habe ich gesagt. 95. Ja. Ach, sorry, ich hab das Problem gerade nicht mathematisch benutzt, sondern aus meiner Erinnerung. Ja. Also es war 95, okay. Naja. Ja, wir rechnen das nochmal kurz durch, ob das mathematisch auch stimmt. Warte. Es stimmt, 95. Passt, ja, 95. Ich war damals bei gewesen und ich konnte sogar schon allein laufen. Ich habe es, glaube ich, auch damals gesehen, ja. Ich war auch da. Ich habe sogar so ein Stückchen, ich weiß gar nicht, wo man die bekommen hat. Ich habe so ein kleines Quadrat aus diesem ausgeschnitten. Aus dem Verhüllmaterial. Ja. Wurde das verteilt oder was haben die damit gemacht? Souvenirshops oder keine Ahnung, oder? Ich habe doch kein Geld dafür bezahlt. Du kennst doch René, der Eigenmarken-Junkie. Ja, der bezahlt doch kein Geld für irgendwas. Ah, warte, ich erinnere mich. Ich habe ein Stück Alufolie genommen. Ach so. Ja. Nein, keine Ahnung. Das Problem geht heute nicht mehr, ne? Wenn es digital angeleuchtet ist, dann kann man sich schlecht was mitnehmen. Na, hackst du dich rein, nimmst dir ein Stück Code, druckst den aus und hängst ihn an die Wand. Oh, zu deiner alten, packst ihn zu deiner alten CD-Sammlung. Der Hacker kommt jetzt, genau. Stefan, zweiter Tipp, wir haben keine Zeit. Zweiter Tipp, auch sehr gut, ganz frisch, heute gemacht, Überraschungsevent meiner Firma, kleines Team-Event. Habt ihr vielleicht in meinem Status gesehen? Nein. Die Flucht aus der DDR. Oh. Wir haben uns im Weinbergspark getroffen. Das ist am Rosenthaler Platz. Und wir wussten nicht, was es ist und wir haben uns in zwei Teams geteilt. Der Spielführer jedes Teams musste eine Webseite öffnen und hat dort alle Anweisungen bekommen. Ein Escape Game. Es ist quasi es sind zwei Gruppen. Das heißt, die einen spielen die Volkspolizisten und die anderen die Republikflüchtlinge. Nee. Wir haben beides dasselbe gespielt. Ne? Mit scharfen Waffen. Ja, also war eine wirklich coole Idee, eine digitale Schnitzeljagd letztendlich. Ach, digital, nicht? Hä? Genau, digital, aber man musste halt verschiedene Orte aufsuchen, ne? Das also halb digital. Und das war echt cool. Eine schöne, echt, also eine wirklich gute Idee, muss ich sagen. Und das ist eigentlich für Schüler gemacht, nämlich für Schüler der Klassen 8 bis 13. Aber es kann natürlich auch jeder andere machen, ne? Wer will in School Rally. Richtig. Flucht und Spinage an der Berliner Mauer. Richtig. Schoolrally.com ist die Seite dazu. Und das Ganze findet im Bereich Brunnenstraße, Invalidenstraße Richtung Bernauer Straße statt. Und das man muss so verschiedene Tipp. Aufgaben lösen, um quasi aus der DDR zu flüchten. Und das ist ja genau die Gegend gewesen. Und mehr verrate ich nicht. Ein absoluter Tipp, um das mal nachzumachen. Aber sehe ich das gerade, also das war ja ein Geschenk gewesen. Kann man trotzdem über Geld reden? Ja, hier steht es auf der Webseite rund 10 Euro pro Schüler. Ja, und man sollte mal so 3 bis 4 Vierergruppen wird empfohlen. 10 Euro pro Nase? Ja, das geht aber. Ja, finde ich gut. Ja. Mach sowas mal als Escape Game, da bezahlst du pro Nase 80 Euro. Ja, könnte sein. Also ist es so auf rund 2 Stunden angelegt. Ne? Die haben übrigens auch eine Gratisprobe. Ja, kann man, also es ist mehr dann auf der Webseite, wenn du da guckst, mehr so für die Lehrer gemacht, dass sie sich da was anfordern. Aber es kannst du natürlich auch machen, wenn du erwachsen bist. Mega cool. Schüler. Also ein absoluter Tipp. Könnt ihr gerne mal machen. Ich bin gespannt. Müssten wir das als Berlin-Podcast auch mal machen? Ich habe es ja jetzt schon gemacht. Achso, schon, du weißt ja schon Bescheid. Genau. Haben die nicht mehrere Touren? Ja, die haben auch in mehrere Touren, auch in anderen Städten. Ja, Hamburg, in einer anderen Stadt. Richtig, genau. Aber auch verschiedene Themen haben die, ne? Gibt es da auch auf der Webseite. Ja, also können wir gerne mal machen. Ich warte dann am Ziel auf euch. War sehr knifflig. Berliner Unterwelt, achso, ja, die stecken da auch mit drin, ne? Die sind überall dabei, wenn es um so eine Sachen geht. Absolut. Ja, okay, sehr, sehr, sehr guter Tipp. Ja, das dachte ich mir. Ist doch genau dein Thema, René. Auch DDR-Flucht und so. Ja, hat ja beim ersten Mal nicht geklappt. Mhm. Musste ja dann noch ein paar Jahre warten. Und spannend war, wir hatten heute einen dabei, Spaß. Der hat eine Flucht miterlebt. Ja. Ja? Ja. Ein Kollege von mir. Okay. Ja. Genau. Ja, die wunderbar. Homepage, ist der, warte mal, wenn du, hat der eine erfolgreiche Flucht miterlebt? Frag ihn mal, ob er in Marienfeld in der Notunterkunft untergekommen ist. Aber über Ungarn geflüchtet. Ach, der ist über Ungarn geflüchtet? Ja. Das ist aber ein Umweg. ist ein Umweg. Und dann waren ja die ganzen offen. René, ergebnisorientiert denken. Richtig, ganz wichtig. Also, René, ne? Siehst du, ich bin immer so den Weg. Ja. Gut, du wolltest einfach nur ein bisschen querulieren. Oh ja. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das Thema Geschichte ist vorbei. Hatten wir noch Hausaufgaben auf, die wir klären müssen? Ich habe mir keine notiert. Fürs nächste Mal wissen wir, für irgendwas. Eine Sache habe ich mir notiert. Aha. Jetzt, Können wir kurz erwähnen. Hatten wir auch in unserer WhatsApp-Gruppe. Marc hat sich gefragt, ob man auf dem Mittelstreifen am Hauptbahnhof parken darf. Kannst du Mittelstreifen, Hauptbahnhof. Ja. Da fährt doch die Straßenbahn. Mittlerweile, damals nicht. Genau. Und ich habe rausbekommen, Parken auf dem Mittelstreifen ist generell verboten. Es muss explizit per Schild erlaubt sein. Siehst du? Also auf Mittelstreifen darf man generell nicht parken. Ja. Also ich hatte recht, aber nur zufällig. Gilt das dann auch für Verkehrsinseln, die ja im weitesten Sinne auch ein Mittelstreifen sind? Auf Verkehrsinseln? Ja, auf Verkehrsinseln dürfen sie pinkeln, aber nicht parken. Ja. Kennt ihr die Story mit dem Typen, der auf einer Verkehrsinsel gestrandet ist? Beim Postillon gibt es so einen Bericht, die besuchen ihn auch mit Kamera und der ist seit 20 Jahren hängt er auf dieser Verkehrsinsel fest. Ach so? Ja. Nee, Postillon. Aber vielleicht hast du noch weitere Witze. Ja, ich habe noch einen ganzen Sack voll, also dann lass uns starten. Witzbattle. Wir kommen zum Witzbattle und natürlich fängt nur einer an. So ist es. Runde 1. Du Papa, was ist eine Oper? Kannst du mir das beschreiben? Oh, nochmal überlegen. Oper. Naja, ich würde sagen, das ist, wenn jemand ein Messer in den Rücken bekommt und anstatt zu sterben, anfängt zu singen. So, kommt ein Mann in den Supermarkt. Ich hätte gern einen halben Salatkopf. Der Mitarbeiter weiß gar nicht, was er darauf sagen soll. Also antwortet er, kleinen Augenblick, ich muss mal eben ins Lager gehen. Im Lager trifft er die Marktleiterin und sagt, Chefin, draußen steht so ein Idiot, der will einen halben Salatkopf. Da merkt er plötzlich, dass der Mann hinter ihm steht, weil der ihm hinterhergelaufen ist und sagt so, und dieser nette Herr hier, der würde gerne die andere Hälfte nehmen. Sehr gut. Glück. Ich habe mir vor 4 Wochen das Buch Reich werden durch Betrug online bestellt. Es ist aber bis heute nicht angekommen. Ich weiß nicht warum. Der geht immer. Runde 2. Ach, dann bin ich ja schon wieder. Okay, okay. Kurz eingeschlafen, der Marc. Einen anstrengenden Tag hinter sich. Also ich habe ihn angestoßen. Ja. Warte mal, ich würde ganz gerne den hier erzählen. Der ist ein bisschen länger, aber der wird euch gefallen. Also, da treffen sich 3 uralte Freundinnen. Vom Alter her sind sie 72, 73 und die älteste sogar 75 Jahre alt. Sie machen einen gemeinsamen Urlaub in einer schönen Villa. Die erste Freundin will ein Bad nehmen bei sich oben im 2. Stock. In dem Moment, wo sie ihre Füße ins Wasser taucht, fragt sie rufend nach unten, sag mal, war ich gerade dabei, ins Bad oder aus dem Bad rauszugehen? Da schreit die 2. Freundin, warte, ich komm hoch. Mitten auf der Treppe ruft sie, wollte ich jetzt die Stiege hoch oder runterlaufen? Da klopft die 3. Freundin auf den Tisch und sagt, ich hoffe, ich werde nie so verlässlich, so vergesslich. Und dann ruft sie, Moment, ich gehe nur schnell zur Tür, es hat geklopft. Ich find's zauberhaft. Sehr gut, ich hätte das gerne als echten Sketch. Du kennst dich ja so aus mit Videozeug etc. Treffen wir uns mal in der Session und dann spiele ich die 3 Freundinnen einfach mal ein. Alles klar. Gut, ich liefere mal erstmal einen Witz ab, bevor wir das machen. Mhm. Warum stehen Studenten eigentlich schon um 7 Uhr auf? Na, weil um 8 der Supermarkt zumacht. Stefan, rette uns. Ja, pass auf. Ich habe neulich beim Aufräumen mein altes Nokia wiedergefunden. Habe es dann direkt an eine Powerbank angeschlossen. Nach 10 Minuten war sie voll. Ja, genau. Da ist sehr viel Wahres dran. Ja. Runde 3. Bei der mündlichen Prüfung, die ansteht, begrüßt der Professor den Delinquenten, auch Studierenden genannt. Der begrüßt ihn mit den Worten, kennen wir uns nicht? Darauf der Student, ja, allerdings beim letzten Mal hier bin ich bei der mündlichen Prüfung bei Ihnen durchgefallen und ich wiederhole die heute, die Prüfung. Ah ja, okay, verstehe. Was war denn beim letzten Mal meine erste Frage an Sie? Darauf der Student, Sie haben gefragt, kennen wir uns nicht? Ja, das ist gut. Kunde im Supermarkt. Sagen Sie mal, haben Sie in diesem Saftladen eigentlich auch Hundekuchen? Verkäufer. Natürlich. Soll ich ihn einpacken oder fressen Sie ihn gleich hier im Laden? Eine Szene aus Berlin. Genau, ne? Wusstet ihr? Ja. Der Klöckner von Notre Dame, der arbeitet generell nur von montags bis donnerstags. Quasi Modo. Also ich habe Applaus gehört. Wirklich? Ja, ganz sehr, doll. Ganz verhalten, doll. Aber vorhanden. Wollt ihr noch einen Bonuswitz? Na gerne. Yep. Also, Bonusrunde. Wenn ich mich nicht so gut vorbereiten würde. Herr Chefkoch ruft die Kellnerin und sagt, haben Sie hier den Blödsinn auf die Speisekarte geschrieben? Da steht ja Spinat. Aber Sie haben doch diktiert. Spinat mit Ei. Hm. Der geht auch immer, oder? Absolut. Dass das noch passiert, dass wir in Folge 166 Witze hören, die wir noch gar nicht gekannt haben. Gut, also ich habe auch in der Sneakelage neu. Oh. Wie mich das aufregt, wenn im Supermarkt gesagt wird, dass man mit Karte zahlen kann und die dann keine Karo 7 akzeptieren. Absolut. Das muss man mal probieren. Ne? Okay, dann habe ich auch noch einen zum Abschluss. Okay. Wenn man es nicht Alkohol, sondern Spiritus nennt, dann ist man ja kein Alkoholiker, sondern ein Spiritueller. Oder ein Spirituose. Und mit diesen anstrengenden Worten entlassen wir euch auch schon. Nein, ich habe noch einen. Ich habe noch einen letzten. Was? Ja, dann hau raus. Ja, okay. Den muss ich einfach bringen. Ja, na denn. Lidl ist übrigens mein Lebensmittelpunkt. Lebensmittelpunkt. Okay. Hast du einen Spruch, Marc? Ja. Also, ich habe auch einen Spruch. Aber wir fangen mit deinem Spruch an. Ja. Okay, die Weisheit des Tages. Er kommt diesmal von George Orwell, der gesagt hat, die Zeit vergeht heute nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei. Oh, sehr schön. Der ist tief. War wirklich. Also Marc, muss ich mal sagen. Naja, was habt ihr denn erwartet? Und jetzt was anderes. Mindestens genauso tief, wenn ich die folgenden Worte sage. Jeder startet bei Null, aber nicht jeder startet. Was wird das? Ich glaube, wir sollten aufhören. Ganz schnell. Oh, ganz schnell. Was ist hier los? Da ist ja mehr als die ganze andere Stunde eben. Nachher werden wir doch entdeckt. Wahnsinn. Oh Gott. Wahnsinn. Ja, wunderbar. Ja. Wunderbärchen. Dann wir bleiben nur noch zu sagen, wer rastet, der rostet, ne? Richtig, genau. Mit Kortenstahl, ja. Und bis dahin wünsche ich noch eine schöne Restwoche. Und wir wünschen euch zwei schöne Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke fürs Zuhören. Und bis dann. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Aber mach mal Fenster noch zu, damit ich die Rückgeräusche von Marc hier nicht noch hoch über das Fenster kriege. Ja, genau. Weil Marc hat ja die Nachbarzelle. Ja. Was? Nachbarzelle. Nachbarparzelle. Okay, let's go. Wer spielt denn aktuell im Friedrich-Jahn-Sportpark? Also ich weiß es tatsächlich wirklich nur aus dem Football-Bereich, aber... Na, keiner. Geht euch das auch so, dass ihr gerade nichts mehr hört? Doch. Ich höre weder den einen noch den anderen. Wir hören Marc. Marc hört uns aktuell nicht, sagt er uns. Was ist denn hier schon wieder los? Aber er arbeitet dran. Wir können ja inzwischen mal weiterreden. Ich höre nichts. Also René. Sendungsunterbrechung. Skandal. Doch, also man wird ihn auch hören. Genau. Weil er spricht ja auf seiner Spur. Also ihr habt den Vorteil gehabt, dass ihr ihn gehört habt. Das wäre mal raus. Genau. Also das Stadion wird gerade abgerissen. Ja, genau. Berlin Thunder spielt. Ich höre immer noch nichts. Hört ihr mich? Im Preußenstadion. Könnt ihr mich hören? Das ist doch alles beschissen. Lass mal so machen. Herzlich willkommen zur Folge 167. 167. Heute ohne Marc. Mhm. Den habt ihr in der letzten Folge gehört. Stefan, wie war denn dein Wochenende? Du hast mir erzählt, du hast ja Melonen. Oh ja. Machst du dir mal in deine Salatschüssel? Oh, sehr lecker. Sehr lecker. Gesund, viel Wasser. Ist ja auch wichtig. So. Aber Stefan, damit haben wir relativ viel Outtakes, weil die Outtakes ja schon eine eigene Sendung sind. Ja, wir haben aktuell mehr Outtakes als die Sendung. Stimmt. Hi. Hi, Marc. Oh, er hört uns schon mal, glaube ich. Ja, hören tue ich euch. Jetzt müssen wir wieder die AirPods verbinden. Oh Gott, nur was? Wie wär's, wenn du was erzählst von Markenstahl? Markenstahl. Als Übergang zum... Ja, warte mal, du fängst mit deinem Stahl an, ich setze mich auf deinen Stahl rauf, alles gut. Du setzt dich cool. Auf den Stahl rauf. Knickknack. Ja. Achso, kriegt man da einen Bezug zur Berliner Mauer hin? Die war ja nicht aus Cortenstahl, oder? Heute berichten wir unter anderem von der digitalen Schnitzeljagd zur Flucht der Berliner Mauer. Nee, warte mal, das habe ich mich versprochen. Flucht schreibt man nicht. Flucht schreibt man nicht mit P. Ja. Flucht. Heute flüchten wir digital aus der DDR. Ah ja, okay, das ist noch gut. Kürzer. Einfach nur, dass ihr das zweite Wort wegnehmt, dann passt das doch. Jetzt habe ich auch eine Idee für mein Ende. Heute flüchten wir digital aus der DDR. Und wir setzen dabei keinen Rost an. Denn Cortenstahl gibt es auch als Eigenmarke 50% günstiger. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, Marc. Warte. Willst du nochmal? Warte, da will ich ja nochmal. Mhm. Wir setzen keinen Rost an, sagst du. Ich kann natürlich auch was anderes sagen. Los, René. Schaffst du. Also, ja. Dennoch günstiger Stahl kann teuer sein. auch teurer Stahl kann günstig sein. Marmor, Stein und Eisen bricht, nur Cortenstahl nicht. Dennoch edler Stahl kann günstig sein, wenn man ihn als Eigenmarke kauft. Bäm. Na endlich, René. Mann, so schwierig war es ja noch nie. Ey, wir haben nur auf dich gewartet die letzten 10 Minuten. Ja, ich weiß. Wir haben jetzt ein bisschen unterperformt. Oh, nächstes Mal machen wir jetzt selber. Wir haben alles im Kasten, was im Kasten gehört. Ja, Gott sei Dank. Genau, sofort die Aufnahme stoppen. Ich stoppe jetzt. Okay, erstmal Aufnahme stoppen.